Das sind unsere Themen. 23-Jähriger mit Alkohol am Steuer, alte Zeller Heerstraße gesperrt und Frank Wesemann plant neue Single. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Carolina Pfau. Die alte Zeller Heerstraße zwischen Wenden, Borstel und Rodewald wird voraussichtlich vom 4. bis zum 6. Januar wegen Baumpflegearbeiten tagsüber gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Alle Grundstücke der Anwohner werden erreichbar sein, teilt die Samtgemeinde Steimke mit. Lediglich die VLN-Buslinie 40 wird manche Haltestellen nicht anfahren können. Mit seinem Song Alle Jahre wieder landete Frank Wesemann auf Platz 41 der Radio Airplay Charts und wird auch bei uns weiterhin von vielen gewünscht. Auf einen erfolgreichen Jahresabschluss soll auch nun ein erfolgreicher Start ins neue Jahr folgen. Dass die nächste Zeit alles andere als ruhig wird, das weiß der Künstler selbst. Nee, ruhig wird es auf gar keinen Fall. Wir arbeiten ja ganz akribisch an einem neuen Album. Ende Januar wird es eine neue Single geben. Darüber hinaus mache ich auch das Management von der Nadine Fingerhut. Auch von ihr wird es Ende Januar eine neue Single geben und das Album kommt dann im Frühjahr. Ein 23-jähriger Nienburger Autofahrer wurde bei einer Polizeikontrolle mit zu viel Alkohol im Blut erwischt. Wie die Polizeiinspektion Diepholz nun mitteilte, wurde der junge Mann an Heiligabend auf der Bundesstraße 214 in Maasen kontrolliert. Eine Blutprobe ergab einen Alkoholwert von 1,13 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Und nun zum Sport. Mit 14 Schülern im Alter von 9 bis 17 Jahre fuhr der MTV Nienburg zum letzten Taekwondo-Turnier des Jahres. Beim dritten DKKF All-Style-Turnier in Minden räumten sie eine Menge Preise ab. 8-mal Gold, 5-mal Silber, 8-mal Bronze. Trainer Henning von der Haar war sehr stolz auf die Leistung und die Fortschritte, die seine Schüler in diesen Jahren gemacht haben. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.